Ich duckte mich unter dem Absperrband hindurch und schob den Kinderwagen über die gekurfte Auffahrt zum Haus der Bells. Quietsch, quietsch, quietsch. Die Seitentür der Garage stand offen und schwang träge in der Brise vom Golf. Rund um die Beschläge waren keine Beschädigungen zu erkennen, auch nicht an der Tür selbst. Möglich, dass jemand den Schnapper mit einer Kreditkarte überwunden hatte, rohe Gewalt war jedenfalls nicht zum Einsatz gekommen. Ich untersuchte den Türknauf sowohl außen als auch innen. Der Knauf verfügte auf der Außenseite über einen Schließzylinder. Über ihn hatte Officer Zane die Tür abgeschlossen. Innen hingegen gab es nur einen simplen Drücker. Des Rätsels Lösung, dachte ich, es waren die Zwillinge selbst, Jacob und Joseph, die einfach von innen die Tür aufgemacht hatten. Sie brauchten nur am Knauf zu drehen und der Drücker sprang heraus. Kinderleicht. Anschließend haben sie den Kinderwagen einträchtig bis vor mein Haus geschoben, Jake auf der einen, Joe auf der anderen Seite. Na sicher taten sie das. Wer das glaubt, glaubt auch, wir hätten den Vietnamkrieg gewonnen, die Mondlandung wäre nur ein Schwindel, die zerstörten Eltern nach dem Amoklauf von Sandy Hook eine Schauspielertruppe und 9/11 das Werk von Dunkelmännern in der Regierung. Dennoch, die Garagentür hatte nun mal offen gestanden. Und der Kinderwagen hatte tatsächlich vor meinem Haus gestanden, immerhin eine Viertelmeile entfernt. Mein Handy meldete sich und ich zuckte zusammen. Es war Officer Zane. Die Frau in der Zentrale hatte offensichtlich Wort gehalten. »Hallo, Mr. Trenton, was kann ich für Sie tun?« Er klang entspannter als bei unserer ersten Begegnung und sein Südstaaten-Akzent schlug durch. Wahrscheinlich, weil es ein freier Tag war und er sich im Zivilmodus befand. »Ich bin gerade am Haus von Mrs. Bell«, sagte ich und schilderte ihm den Grund. »Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass ich den hellseherischen Teil mit den Jungs und der verborgenen Schlangengrube aussparte.« Als ich fertig war, herrschte am anderen Ende Stille. Dann sagte Zane, »Okay, wo Sie schon mal da sind, stellen Sie den Wagen einfach in die Garage zurück.« Ihn schien der ganze Vorfall nicht sonderlich zu beeindrucken, allerdings hatte er auch nicht den Todeskampf von Joe Bell inmitten wuselnder Schlangen vor Augen gehabt. »Also ich würde sagen, da hat Ihnen jemand einen Streich gespielt. Sehr wahrscheinlich Jugendliche, die mal sehen wollten, wo die verrückte alte Lady gestorben ist. Sie war immerhin eine bekannte Erscheinung in Palm Village.« »Glauben Sie wirklich, das waren nur Jugendliche?« »Ja, wer sonst macht sowas?« »Geister«, dachte ich, »die Geister von Kindern.« Laut aussprechen wollte ich das nicht, mir gefiel ja schon der Gedanke nicht. »Ja, vielleicht stimmt das ja, dann müssen Sie das Schloss mit einer Kreditkarte oder einem Führerschein aufgekriegt haben. Es gibt nämlich keine Einbruchspuren.« »Natürlich nicht, sowas geht ganz leicht und zack.« »Es ist also kinderleicht.« Er gluckste. »Genau. Stellen Sie den Kinderwagen wieder in die Garage und machen Sie einfach die Tür zu. Die Schlüssel der alten Dame befinden sich auf unserem Außenposten vor Ort. Andy Pelly wird Sie später vorbeibringen. Sie wissen noch, von wem ich rede?« »Sicher, von Superopa.« Er lachte. »Nennen Sie ihn bloß nicht so. Auf jeden Fall wird er uns dieses Gefahr-im-Verzug-Dings besorgen und eine Durchsuchung vornehmen, damit wir endlich Ihre Angehörigen verständigen können. Andy ist ein gewiefter alter Fuchs. Wenn irgendjemand in dem Haus war, dann deckt er das auf. Naja, wichtig ist jetzt erstmal, dass wir jemanden ausfindig machen, der die Kosten für die sterblichen Überreste der Dame übernimmt.« »Überreste«, dachte ich, während ich der Garagentür zusah, wie sie in der Meeresbrise hin und her schwang. »Stimmt, in der Leichenhalle kann sie ja nicht ewig bleiben.« »Leichenhalle? Sowas haben wir nicht mal. Zurzeit liegt sie bei einem Bestatter in Tamiami. Ach, und wo Sie schon einmal vor Ort sind, könnten Sie ja kurz nachsehen, ob das Fahrzeug der alten Dame zwischenzeitlich in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Also zerstochene Reifen, eingeschlagenes Wagenfenster oder so. Das würde die Sache natürlich dringlicher machen.« »Gern. Und entschuldigen Sie nochmals, dass ich Sie an Ihrem freien Tag behelligt habe.« »Nur dafür sind wir doch da. Ich habe gerade gefrühstückt, sitze im Garten und lese die Zeitung. Sollte irgendwas mit dem Wagen sein, rufen Sie einfach nochmal an, dann sage ich Andy Bescheid. Und Mr. Trenton, falls Sie, sagen Sie doch Vic, Okay, Vic, also falls Sie irgendwie den Eindruck haben, dass die Jugendlichen den Kinderwagen noch einmal klauen könnten, das Gesocks ist ja erfahrungsgemäß nicht besonders kreativ, dann nehmen Sie ihn doch einfach mit zu sich.